بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا alles hoch gebührt Allah dem Herrn der Welten und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs. Die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrtum. Und jeder Irrtum führt in die Hölle. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Juden haben sich in 71 Gruppen gespalten. Und er sagte, die Christen haben sich in 72 Gruppen gespalten. Und er sagte, diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle werden in die Hölle gehen. Und ein kleiner Hinweis, das Wort alle bezieht sich nicht auf die 72 von 73 Gruppen der Muslime, sondern auf die 71 der Juden, 72 der Christen und 72 der Muslime. Und dann sagt er, also alle diese werden in die Hölle gehen, bis auf eine einzige. Von den 73 der Muslime ist gemeint. Dann wurde er gefragt, welche ist diese Gruppe? Denn dieser Hadith macht ja Angst. Dieser Hadith und die anderen Überlieferungen, denen der Prophet s.a.w. uns mitteilt, dass die meisten Menschen in die Hölle gehen werden. Ihr kennt den Hadith bei Sahih Muslim, wo der Gesandte Allah s.a.w. sagt, Allah wird am jüngsten Tag Folgendes sagen, O Adam, und dann wird Adam ihn antworten auf schönste Art und Weise, und dann sagt Allah zu Adam, schicke eine Gruppe von deinen Kindern in die Hölle, und dann wird Adam sagen, wie viel ist denn eine Gruppe? Dann sagt Allah zu ihm, pro 1000 schickst du 999 Menschen in die Hölle. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist der Moment, an dem die Kinder weißhaarig sein werden. Das heißt, sie bekommen weiße Haare aufgrund von Angst in diesem Moment. Und Allah subhanahu wa ta'ala sprach dies auch an Surat al-Muzammil. Und damit du, natürlich, und der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala wurde gefragt, wer ist diese eine Gruppe? Und dann sagte er in diesem Hadith als Antwort, in dem ersten Hadith, den ich jetzt erwähnt habe, sagte er, das sind diejenigen, die sich an das halten, an das ich mich halte und meine Freunde heute. Das sind diejenigen, die sich an das halten, an was ich mich halte und meine Freunde heute. Und damit du eben weißt, zu welcher dieser Gruppen du wirklich gehörst, und damit du zu dieser errettenden Gruppe gehörst, musst du natürlich die Religion der Sahaba radiallahu anhum kennen. Damit du auch sicher sein kannst, dass du den gleichen Glauben hast wie sie. Und darum geht es ja, damit beschäftigen wir uns ja heutzutage, ja, weil die Gruppen innerhalb der Religion, also das heißt die Gruppen, in die dem Islam zugeschrieben werden, die verschiedenen Sekten, sie unterscheiden sich ja hauptsächlich in was? In Glaubensfragen. Das ist ja der Grund, warum Muslime sich untereinander spalten, das sind Glaubensfragen. Die richtigen Muslime spalten sich nicht in Kleinigkeit, ja, sondern in Glaubensfragen, da gibt es wirklich Spaltungen, leider. Und damit du weißt, welches die errettete Gruppe ist, die als einzige ins Paradies eingehen darf, musst du lernen, was die Sahaba radiallahu anhum geglaubt haben und wie sie gehandelt haben und wie sie sich der Religion gegenüber anständig verhalten haben. Und das ist der Tawhid, richtig? Das ist der islamische Monotheismus, mit dem wir uns beschäftigen. Und deswegen nehmen wir jedes Mal so ein, zwei Kapitel durch, in denen wir tatsächlich lernen wollen, was haben die Sahaba geglaubt. Ja? Weil die Sekten zum Beispiel, heutzutage, wenn du mit ihnen redest und diskutierst, egal welche Sekte es ist, und sie haben natürlich immer einen unterschiedlichen Glauben von dem der Salaf, das heißt die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen der ersten drei Generationen, und wenn du sie fragst, wer sind deine Gelehrten in der Aqida, dann werden sie immer Namen verwenden und wie heißt es, das sind immer Leute aus späten Generationen. Aber die wie heißt es, Ahl-Sunnah al-Jama'a, die rettete Gruppe, sie kann ihren Glauben belegen und beweisen anhand von Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt. Die anderen müssen die Aussage nehmen und irgendwie verdrehen. Das ist, was wir auch jetzt gleich sehen werden, unter anderem. Deswegen, das Kapitel ist eigentlich ganz kurz, weil das Kapitel lautet Babun la yus'alu biwajhi Allahi illa al-Jannah. Das Kapitel lautet: Beim Gesichte Allahs darf man nur um das Paradies bitten. Beim Gesichte Allahs darf man nur um das Paradies bitten. Und der Hadith, der ist praktisch genauso wie die Überschrift, denn Jabir ibn Abdullah, über ihn ist überliefert, dass er überliefert hat, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: La yus'alu biwajhi Allah illa al-Jannah. Beim Gesichte Allahs darf man nur um das Paradies bitten. Dieser Hadith ist überliefert worden bei Abu Dawud. Und Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala sagte, dieser Hadith ist da'if. Insofern könnten wir das Kapitel einfach überspringen. Kurz und knapp zusammengefasst. Aber in diesem Kapitel gibt es trotzdem großen Nutzen und deswegen überspringen wir ihn nicht, denn wir lernen ja auch aus der Erklärung sehr viel von solchen Hadithen. Zunächst einmal, wenn wir davon ausgehen sollten, dass dieser Hadith authentisch ist oder auch nicht, spielt keine Rolle für die Aqidah, die wir jetzt lernen wollen. Natürlich spielt es eine Rolle für das, warum der Autor diesen Hadith gesetzt hat. Er will damit natürlich zeigen, dass man nur um das Paradies bitten darf bei Allahs Gesichte. Aber die Aqidah, die sich trotzdem daraus ergibt, die können wir auch durch andere Überlieferungen beweisen, die authentisch sind. Zunächst einmal, die erste Auslegung dieses Hadithes ist, zwei Auslegungen zu diesem Hadith. Die erste Auslegung ist, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er authentisch wäre, ja? Wenn wir davon ausgehen, authentisch wäre. Die erste Auslegung ist, dass man niemals von irgendeinem Geschöpf, normalerweise ein Mensch, dass man niemals einen Menschen um etwas bitten darf und dabei sagen darf: Ich bitte dich beim Gesicht Allahs, bitte gib mir das und das. Weil das macht man normalerweise, so eine Aussage verwendet man normalerweise, um zu bekräftigen. Okay? Das heißt, der Engel, von dem wir vorletztes Mal gehört haben, der zu diesen drei Leuten von den Kindern Israels gegangen ist, ja, dann sagte er zu jedem von ihnen: Ich bitte dich bei demjenigen, der dir das und das und das gegeben hat. Gib mir bitte ein Schaf oder gib mir bitte ein Kamel oder gib mir. Und dann hat, das heißt, er hat die Person gebeten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt geht es aber nicht darum, dass man bei Allah ihn bittet, sondern beim Gesichte Allahs jemanden bittet. Speziell beim Gesichte Allahs jemanden bittet. Denn das andere, da wissen wir, dass man das darf. Bei Allah subhanahu wa ta'ala darf man. Aber die Frage ist, ob man darf man beim Gesichte Allahs jemanden bitten. Wie gesagt, das erste ist, die erste Auslegung ist, dass man niemanden von den Geschöpfen um etwas bitten darf beim Gesichte Allahs. Das soll nicht sagen, ich bitte dich beim Gesichte Allahs, gib mir das und das. Die zweite Auslegung ist, dass man, wenn man, Allah subhanahu wa ta'ala um etwas bittet, dann soll man, wenn man ihn beim Gesichte Allahs bittet, um das Paradies bitten. Und sonst um nichts. Ja? Das ist eine spezielle Art von Tawassul. Eine spezielle Art, Allah näher zu kommen, den man sich bei ihm bittet. Du kannst ihn bitten bei Allahs Barmherzigkeit. Oh Allah, bei deiner Barmherzigkeit bitte ich dich, dass du mir vergibst. Ja? Also, dass du dich meiner erbarmst, dass du mich in meine Rahma, in deine Rahma aufnimmst. Ja? Das ist praktisch eine Art Tawassul. Durch die Eigenschaften Allahs versuchst du Allah näher zu kommen. Ja? Man kann Allah näher kommen, zum Beispiel durch die Eigenschaften Allahs. Man kann Allah näher kommen durch seine Namen. Man kann Allah näher kommen durch seine eigenen Taten. Ja, das ist die bekannteste Version. Ja. Nur man kann Allah nicht näher kommen durch die Taten einer anderen Person. Das geht nicht. Ja, aber das ist genau das, was manche Leute machen. Wie dem auch sei, also ist gemeint hier, wenn du Allah bittest bei seinem Gesicht, dann sollst du ihn um das Paradies bitten oder um Dinge, die damit zusammenhängen. Ja? Das heißt, wenn du Allah bittest darum, dass er dich standhaft machen soll in deinen Gebeten, dann gehört das auch in diese Kategorie. Ja? Aber wenn du Allah bittest, um zum Beispiel etwas, was rein weltlich ist, ja, wo du nichts Jenseitliches damit beabsichtigst, eventuell wie zum Beispiel ein bestimmtes Haus oder so, dann sollst du nicht, wie heißt es, Allah subhanahu wa ta'ala bei seinem Gesicht bitten, denn Allahs Gesicht ist gewaltiger, als dass man damit solche, sage ich mal, Lappalien oder Lächerlichkeiten oder wertlose Dinge darum erbetet. Also spar dir diese besonderen Formen von Tawassul für Dinge auf, die wirklich wertvoll sind. Ja? Die wirklich wertvoll sind. So, wir haben aber gesagt, dass der Hadith unauthentisch ist und deswegen dürfen wir dadurch keine Aqida beweisen und auch kein Urteil daraus fällen. Grundsätzlich können wir uns merken, eine Überlieferung, die nicht authentisch ist, dürfen wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht zuschreiben und schon gar nicht Allah subhanahu wa ta'ala, weil es könnte ja auch ein Hadith Qudsi sein, ein heiliger Hadith. Und wenn ein Hadith von den Hadithgelehrten als unauthentisch eingestuft ist, egal wie, sei es da'if oder munkar oder batil oder shadh, egal wie, dann darfst du nichts damit beweisen, gar nichts. Ja? Religiöses, vielleicht sprachlich könntest du was damit beweisen, weil warum nicht, ja? Aber Religiöses darfst du dadurch nicht beweisen. Und das ist da gibt es einen Aspekt bei dieser Sache, die ich erwähnt habe, wo es Meinungsverschiedenheit mit den Gelehrten geht, aber zweifellos die richtige Ansicht, wallahu ta'ala a'lam, ist, dass man nichts durch unauthentische Hadithe beweisen darf. Aber diese Aqida gibt es in Sahih al-Bukhari, also dass Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft zugeschrieben wird, ein Gesicht zu haben. Und zwar, wenn wir Sahih al-Bukhari aufschlagen, in Kitab al-Tafsir, was wir jetzt mal natürlich nicht machen werden, ihr hört gut zu. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat in Surat al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 65 folgende Verse, wie heißt es, herabgesandt. Es geht jetzt darum, um einen Aqida-Aspekt und danach, wie wir ihn verstehen müssen. Okay? Es geht darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch im Koran und in der Sunna und durch die Übereinkunft der Salaf bestimmte Eigenschaften zugeschrieben wird, an die wir zu glauben haben. Und wie wir an sie zu glauben haben, haben wir schon 50 Mal erwähnt. Okay? Aber dass wir an sie glauben müssen, das beweisen wir jetzt durch den Koran und die Sunna und durch die Übereinkunft der Salaf. Und die ein Beweis erstmal aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar erstens, also in Surat al-An'am, in Vers 65, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich lese die Überlieferung erstmal auf Arabisch vor, in Sahih al-Bukhari steht es folgendermaßen, als Allah folgenden Satz abgesandt hat, und zwar folgende Aya, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكُ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون أو أيسر. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat folgende Aya herabgesandt bekommen. Stückweise. Erstens, sag, er hat die Macht dazu, euch eine Strafe von oben kosten zu lassen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich suche Zuflucht bei deinem Gesicht. A'udhu bi wajhik. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, oder von unter euren Füßen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, A'udhu bi wajhik. Ich suche Zuflucht bei deinem Gesicht. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, oder euch, also Allah hat auch die Macht dazu, euch in gespaltene Lager durcheinander zu bringen. Und die einen von euch die Gewalt der anderen kosten zu lassen. Ein Kämpfen gegen die anderen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese Sache ist viel leichter. Das ist viel einfacher. Und worum es uns hier geht, natürlich inhaltlich, liebe Geschwister, geht es darum, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Strafe von oben auf uns herabsendet, Allah bewahre uns davor, oder von unter uns, dann kann keiner davon entrinnen. Niemand. Sondern jeder, der davon betroffen werden, wird betroffen werden. Aber wenn wie heißt es, und das ist ja auch, was Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam versprochen hat, dass eben seine Umma nicht vernichtet wird auf einmal, so wie das Volk von Ad und wie das Volk von Thamud und das Volk von Nuh und so weiter. Aber was Allah seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht versprochen hat, ist die einfachste von diesen drei Sachen, und zwar, dass die Muslime untereinander sich bekriegen und bekämpfen. Warum? Weil diese Sache ist insofern einfacher, man kann davon entkommen, und man kann, liebe Geschwister, dagegen steuern. Wa alaikum salam. Man kann dagegen steuern und etwas dafür tun, dass es eben nicht passiert. Ja? Selbst wenn es eine Fitna gibt, dann kann man entweder sich zurückziehen oder man kann, wie gesagt, versuchen, diese Fitna auszulöschen. Ja? Wie das Feuer, was man hat, Feuer wieder auslöschen mit Wasser, mit dem richtigen Heilmittel. Aber wenn es die Strafe von Allah kommt, dann kann man die Sache nicht auslöschen. Aber worum es im Aqidah-Aspekt geht, wir sind hier beim Tawhid, geht darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala hier ein Gesicht zugeschrieben hat. Und das ist in der Sunna. Im Koran hat Allah das natürlich gemacht an mehr als einer Stelle. Unter anderem sagt er, kullu shay'in halikun illa wajha. Was so viel ungefähr bedeutet wie, Surat al-Qasas ist das, Surat al-Qasas, Vers 88. Dort heißt es sinngemäß, alles wird vergehen, außer seinem Gesicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls in Surat al-Ra'd, Vers 22, also Surat 13, Vers 22, وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Und diejenigen, die geduldig sind, sie streben nach dem Angesicht ihres Herrn. Sie streben nach, wortwörtlich eigentlich, so wird es übersetzt, ja. Sie streben nach dem Angesicht ihres Herrn, aber eigentlich wortwörtlich heißt, sie streben nach dem Gesicht ihres Herrn. Ja, gut. Die Frage ist jetzt, und darüber gibt es also noch andere Ayat, aber die Frage ist jetzt, Surat al-Rahman und andere, ja? Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir denn um? Was man unter Übereinkunft der Muslime alle nicht machen darf, und das ist Kufr, wenn jemand sagt zum Beispiel, Allah hat kein Gesicht. Das hätte man leugnen. Ja? Das hätte Allah sagt, er schreibt es sich zu und du sagst, er hat es nicht. Das ist also eine Form von klarem Kufr, weil dir verweist, dir wirfst du eine Ayah zurück. Ja? Und dann gibt es natürlich unter den verschiedenen islamischen Sekten verschiedene Vorangehensweisen immer bei diesen Ayat, As-Sifat, die Ayat über die Eigenschaften Allahs. Aber Allah subhanahu wa ta'ala leitet diejenigen, die gläubig sind, zur Wahrheit. Immer. Alhamdulillah. Und wenn man die Ayat Allahs richtig verinnerlicht und nicht Fehler begeht, wie Sekten Fehler begehen, dann wird man alhamdulillah alles richtig verstehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat. Schauen wir uns eine folgende Aya an. Die Aqida der Ahle Sunna wal Jama'a war schon immer so, und deswegen lernen wir das, damit wir bei diesem Sammelsurium von verschiedenen Ansichten immer wissen, was verschiedene Leute gesagt haben. Aber die Aqida von Ahle Sunna wal Jama'a war schon immer so, dass sie sich Allah ergeben haben in allem, was Allah gesagt hat. Und sie haben einfach an das geglaubt, was Allah ihnen mitgeteilt hat. Gucken wir uns die erste Aya an, Surat al-Rahman. In Surat ist Aya 27, dort heißt es, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Das heißt, wortwörtlich, und übrig bleiben wird das Gesicht deines Herrn voller Ruhm und Ehre. Und übrig bleiben wird das Gesicht deines Herrn voller Ruhm und Ehre. Die Eigenschaft voller Ruhm und Ehre bezieht sich auf was sprachlich? Auf das Gesicht. Das heißt, es wird übrig bleiben, das Gesicht voller Ruhm und Ehre von deinem Herrn. So heißt es also in Surat Rahman wortwörtlich übersetzt. Und dann gucken wir uns eine weitere Ayah an. Das die erste habt ihr jetzt im Hintergrund behalten. Das heißt, die Eigenschaft bezieht sich auf das Gesicht. Zweitens, in Surat Ar-Rahman ebenfalls, Ayah 78, dort heißt es, Tabarakasmu Rabbika Dhil Jalali wal Ikram. Tabarakasmu Rabbika Dhil Jalali wal Ikram. Das sind übrigens die zwei Ayat, wo manche Leute das verwechseln. Einer heißt Dhil Jalali wal Ikram, einer heißt Dhil Jalali wal Ikram. Das ist einfach ein anderer grammatikalischer Fall. Und spielt auch eine Rolle, weil jetzt in diesem zweiten Fall, jetzt übersetze ich die zweite Ayat, dort heißt es, gesegnet sei der Name deines Herrn voller Ruhm und Ehre. Und hier bezieht sich diese Sache voller Ruhm und Ehre nicht auf den Namen, sondern auf den Herrn. Ja? Das heißt, gesegnet oder segensreich sei der Name deines Herrn, der voller Ruhm und Ehre ist, also dein Herr. Ja? Also hier hat Allah subhanahu wa ta'ala Unterscheidung gemacht und er wollte einmal beschreiben, dass sein Gesicht voller Ruhm und Ehre ist und einmal beschreiben, dass er selbst voller Ruhm und Ehre ist. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sein Gesicht bezeichnet als voller Ruhm und Ehre, dann kann damit nicht gemeint sein, diese Interpretation von manchen Leuten, die sagen, gemeint ist hier die Belohnung. Ja? Und manche Leute sagen, wir glauben zwar daran, aber wir verändern die Bedeutung. Ja? Wir interpretieren diese Bedeutung der Ayah um, weil wir für uns ist es so, das sind die Leute, nennt man Ahlu Ta'til, ja? Die sagen, für uns ist es so, wenn wir solch eine Eigenschaft, also das Gesicht Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben würden, dann bedeutet das, sie folgern daraus mit ihrem Verstand, in Wirklichkeit ist es nicht mit dem Verstand, in Wirklichkeit ist es eine Fehlleitung, die folgen daraus mit ihrem Verstand und sagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht hätte, dann bestünde er aus Teilen und dann wäre er abhängig von bestimmten Teilen und könnte nicht existieren außer diesen Teilen. Und ihr größtes Problem aus dieser Schlussfolgerung ist ja gerade, dass sie welchen Fehler begangen haben, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Schöpfung vergleichen. Das ist das Problem an der Sache. Wenn du einmal verstanden hast, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht so ist wie seine Geschöpfe, dann hast du mit dieser Sache überhaupt kein Problem mehr. Weil, dann kannst du nicht schlussfolgern und sagen, naja, wenn Allah ein Gesicht hat, dann besteht er aus Teilen. Nein, dieser zweite Satz, den kannst du schon weglassen. Weil, das hat Allah nicht gesagt im Koran. Und du kannst über Allah nicht mehr sagen, als was in den Ayat steht. Und so haben es eben die Salaf gemacht. Sie haben die Ayat aus dem Koran so genommen und so weitergegeben. Ja? Und der extremste Fall von manchen Sektenführern war, dass sie über bestimmte Ayat gesagt haben, ich wünschte, diese Ayat gäbe es nicht im Koran. Ja? Weil sie so ein Problem damit hatten, diese Ayat umzuinterpretieren und weil diese Ayat aus ihrer Sicht für die Menschen so eine große Versuchung dargestellt haben, dass sie gesagt haben, ja, das wäre besser, wenn Allah diese Ayat nicht herabgesandt hätte. Das ist Schara Kufr, sowas zu sagen, darf man überhaupt nicht sagen. Sondern, wie heißt es? Das Edelste überhaupt im Koran ist was? Das Edelste überhaupt im Koran sind die Ayat, wo Allah über sich spricht. Ja? Der Koran ist, kannst du drei teilen. Allah spricht über sich selbst. Allah berichtet uns über Geschichten von Völkern. Und Allah berichtet uns über Gesetze. Das ist diese Dreiteilung. Ja? Deswegen sagten manche Gelehrte der Hadith, dass wenn du dreimal Qul Huwallahu Ahad liest, einmal Qul Huwallahu Ahad liest, dann ist es so, als hättest du ein Drittel des Koran gelesen. Ja? Oder ein Wortwörtlich heißt es, Qul Huwallahu Ahad gleicht einem Drittel des Koran. Ja? Und es geht um diesen Aspekt. In dieser Sura beschreibt uns Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst. Er schreibt über sich selbst. Ja? Und das ist ein Drittel der Aspekte im Koran. Deswegen ist es, als hättest du ein Drittel gelesen. Weil wenn du diese Sura verstanden hast, und da kommt er gerade vor am Ende, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدَ oder وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدَ, dann, diese Eier heißt was? Und es gibt niemanden, der ihm jemals ebenbürtig ist. Es gibt niemanden, der ihm jemals gleicht. Und wenn niemanden gibt, der Allah subhanahu wa ta'ala gleicht, dann ist es weder in seinen Namen, noch in seinen Eigenschaften, noch in seinen Taten. Also hast du deine Aqidah schon verstanden. Aber am Anfang steht Qul Allahu Ahad, das heißt, er ist ein Einziger, Allahu Samad, ja, er braucht niemanden und jeder braucht ihn. Das sind Eigenschaften, die Allah zugeschrieben werden. Also schreibst du alles zu, was Allah ihm zugeschrieben hat, aber niemals vergleichst du ihn mit irgendjemand von deinen Geschöpfen. Ahlu Ta'til, Ta'til bedeutet, dass man die Bedeutung einer Aussage außer Kraft setzt. Das heißt, man sagt diese Ayah, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, und übrig bleiben wird das Gesicht deines Herrn voller Ruhm und Ehre. Man sagt die Ayah, wir glauben daran und so, aber sie bedeutet nicht das, was es wirklich, was da steht. Sondern das hat einfach, hat nicht die Bedeutung, an die du denkst. Ne? Entweder sagen sie, wir wissen das nicht, das nennt man Tafwid, wir sagen einfach Allahu A'lam, was damit gemeint ist. Das ist natürlich sehr komisch, weil wenn wir Ayat im Koran haben, wissen damit nichts anzufangen, dann fragen wir uns, warum haben wir die Ayat überhaupt? Ja? Das ist wie wenn du Allah vorwerfen würdest, er hätte etwas abgesandt, was für uns nutzlos ist, ganz objektiv nutzlos ist. Und wenn du sagst, nein, damit ist was anders gemeint, das nennt man Ta'wil, das heißt uminterpretieren oder Uminterpretation, und das ist ein Thema für sich. Ja? Und jetzt sagen eben manche von diesen Leuten Al-Ta'til, die eben diese Bedeutung Gesicht außer Kraft setzen wollen, die am Endeffekt sagen, nein, er hat kein Gesicht. Die sagen, gemeint ist hier er selbst. Die sagen, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, bedeutet eigentlich وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Das heißt, übrig bleiben wird dein Herr. Die wollen sagen, das Gesicht deines Herrn wird dein Herr und sonst nichts. Voller Ruhm und Ehre. Oder andere sagen in der Ayah, natürlich, sie können nicht, das ist ja das Problem, und was beweist auch wiederum, dass sie falsch liegen, weil je nachdem, welche Ayah wir uns betrachten, müssen sie es anders interpretieren. In dieser Ayah haben sie gesagt, übrig bleiben wird das Gesicht deines Herrn, bedeutet, übrig bleiben wird dein Herr. Also haben das Wort also rausgelassen, das erste Wort. Gesicht haben sie weggelassen, bei der Erklärung. Die andere Ayah, وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, diejenigen, die streben nach dem Gesicht ihres Herrn, diejenigen, die geduldig sind im Trachten, das habe ich das Wort vorhin, das mir eingefallen ist. Das heißt, und diejenigen, die geduldig sind im Trachten, im Streben nach dem Gesicht ihres Herrn, da haben sie gesagt, gemeint ist, diejenigen, die geduldig sind im Streben nach der Belohnung ihres Herrn. Also haben gesagt, das Wort Gesicht bedeutet hier Belohnung. Natürlich, warum sagen sie das? Nicht einfach so. Also das auch nicht, kommt nicht von ungefähr. Es ist nicht so, dass die Leute, Entschuldigung für den Ausdruck, Vollidioten sind und nicht wissen, was Arabisch bedeutet. Nein, das ist nicht der Fall. Ja? Und deswegen Vorsicht, Vorsicht, wenn du diskutierst, eigne dir erstmal Wissen an, bevor du sprichst. Ja? Weil sie haben gesagt, du weißt doch, dass Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag, wenn er mit jemandem glücklich ist, was wird sein? Er guckt dich an. Und wenn er mit dir wütend ist und zornig ist, er guckt dich nicht an. Das ist eine der schlimmsten Strafen überhaupt im jüngsten Tag. Ja? Und deswegen haben sie gesagt, gemeint ist hier, dass man danach strebt, dass Allah einen anschaut. Okay? Das heißt, nach der Belohnung strebt. Das ist damit gemeint. Weil sie erkennen ja nicht an, dass Allah weiß, ein Gesicht hat. Aber die Tatsache, dass sie es je nach Kontext anders interpretieren, beweist, dass sie untereinander nicht schlüssig sind. Und die zweite Sache, die Tatsache, dass sie selbst in einer einzigen Ayah verschiedene Ansichten haben, beweist, dass sie untereinander nicht schlüssig sind. Und das Wichtigste, die Tatsache, dass sie keinen einzigen Sahabi und keinen einzigen Hadith dazu zitieren können, um ihre Ansicht zu beweisen, beweist, dass es nicht die Aqidah Salaf sein kann. Ja? Weil wenn es die Aqidah Salaf wäre, dann wäre das über sie überliefert worden. Da es über sie nicht überliefert worden ist, kannst du es ihnen nicht zuschreiben, sondern musst es denjenigen Leuten zuschreiben, die das eben gesagt haben. Und die Ahl al-Sunnah al-Jama'ah hat mit diesen Ayat niemals ein Problem, weil sie schreiben Allah subhanahu wa ta'ala das zu, was Allah sich zugeschrieben hat, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Allah zugeschrieben hat, aber sie sagen gleichzeitig, vergleiche diese Eigenschaft nicht mit den Eigenschaften dessen Menschen. Niemals. Und so weiter und so fort. Also brauchen wir nicht die Sache zu sehr ausweiten, weil wir schon darüber öfter gesprochen haben. Aber vielleicht noch eine Schlussfolgerung. Sie sagen, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala solche Sachen zuschreiben würdest, dann würdest du ihm Körperteile zuschreiben. Und wenn du ihm Körperteile zuschreibst, dann hätte er einen Körper und ein Körper, dann wäre er wie ein Mensch. Und natürlich ist das auch, gehört das zu den unsinnigsten Aussagen. Denn selbst wenn selbst wenn, was aber nicht der Fall ist, ja, selbst wenn wir sagen würden, was wir nicht sagen noch einmal, dass Allah einen Körper hätte, dann würden wir, dann müsste das überhaupt noch nicht bedeuten, dass er den Körpern der Menschen gleicht. Guckt euch einmal den Körper einer Ameise an und guckt euch den Körper eines Bäres an und ihr werdet einen unglaublichen Unterschied feststellen. Ja? Und das ist ja genau der Punkt. Wir glauben ja gerade daran, dass Allah ganz anders ist. Egal, was du dir vorstellen kannst, er ist anders als das. Aber das, was er sich selbst zugeschrieben hat, musst du ihm zuschreiben, weil sonst würdest du nicht an die Ayat glauben. Aber übrigens die Sache mit dem Körper, auf Arabisch Jism, nur damit wir das auch richtig verstehen, die Sache mit dem Körper gibt es im Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam weder bestätigend noch verneinend. Das heißt, weder im Koran und der Sunna kommt vor, wo es steht, Allah hat einen Körper, noch steht irgendwo, Allah hat keinen Körper. Und deswegen wird es gegen die Ahle Sunna Jama'a gerade jetzt wieder in diesem Punkt den Mittelweg. Und sagen nicht, er hat keinen. Und die sagen auch nicht, er hat einen. Wir sagen gar nichts darüber, weil wir gar nichts wissen. Fertig. Ja? Wir haben davon keine Ahnung. Wir wissen nur das, was Allah uns gesagt hat. Dann schreiben wir ihm nur das zu, was er gesagt hat. Ja? Und das Gleiche bezieht sich auf den Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu arda. Ihr kennt den Hadith, wo er gesagt hat, und es ist ein Hadith, der ist wiederum, authentisch, ja, und darüber gibt es auch wieder, das ist kein Zweifel, das ist auch wieder in Sahih Bukhari und in Sahih Muslim. Und deswegen gucken wir, ist jetzt interessant, was Ahl al-Ta'til mit diesem Hadith wiederum macht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Wahrlich, Allah hat Adam in seinem Bilde erschaffen. Und derjenige, der es übersetzt jetzt, in seinem Bilde erschaffen, muss sich jetzt entscheiden, was er macht mit dem S von seinem. Bezieht sich das S auf Allah, subhanahu wa ta'ala, bezieht sich das Objektpronomen auf Allah, dann macht er ein großes S. Allah hat Adam in seinem Bilde, in Allahs Bilde erschaffen, in seiner Gestalt. Oder schreibt er ein kleines S und sagt, es bezieht sich auf Adam a.s. und es heißt, wahrlich, Allah hat Adam in Adams Bild erschaffen. Und dann muss man natürlich was dazu erklären, weil dann ist die offensichtliche Bedeutung nicht mehr ganz klar. Ja? Und egal, es gibt beide Ansichten unter den Gelehrten von Ahle Sunna al-Jama'a. Und unter ihnen, die gesagt haben, das S musst du groß schreiben, gehört Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Und viele andere, also das nur als Beispiel, damit wir wissen, dass auch einer von diesen, die wir alle kennen, alhamdulillah, solche Sachen gesagt haben. Aber egal wie du es drehst, in keiner Weise hat irgendein Gelehrter verstanden, dass ein Mensch so aussieht wie Gott. Niemand hat das verstanden. Ja? Und das wäre auch Kufr, sowas zu sagen. Weil Allah sagte im Koran, niemand ist ihm jemals gleich. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Oder die andere Ayah, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Das heißt, niemand gleicht ihm, niemand ist so wie er. Deswegen, das ist unter Übereinkunft der Gelehrten der Fall, dass es nicht das Gleiche ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sein Thronschemel schon, Al-Kursi, umfasst schon die Himmel und die Erde. Und das heißt die sieben Himmel und die sieben Erden. Und die sind im Vergleich zu Allahs Thron, sind im Vergleich zu seinem Thronschemel nur die Stelle wie der beiden Füße. Also es ist einfach nichts, die Sachen, ja, im Vergleich der Größe. Und der Thronschemel oder die Himmel und die Erde im Vergleich zum Thronschemel Allahs sind wie ein Ring, den du in der Wüste geworfen hast. Ja, also einfach gar nichts wert. Das heißt, die Größen sind schon unterschiedlich und deswegen kann es gar nicht gemeint sein, in diesem Hadith, dass er so aussieht wie Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Das hat also niemand der Gelehrten so verstanden. Und außerdem der Hadith ist auch selbsterklärend. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Hadith geht eben noch weiter. Er sagte, Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi 60 ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ Das heißt, Allah hat Adam in seinem Bilde erschaffen 60 Ellen groß. Oder 60 Ellen nach oben heißt es. Ja? Weil Adam a.s. war unglaublich groß, viel größer als wir Menschen heutzutage. Und seit damals, bis zur Zeit des Propheten, sind die Menschen immer kleiner geworden, wie der Prophet es eben in Sahih Bukhari uns mitgeteilt hat. Ja. Und dieser Hadith hat zwei Auslegungen. Die erste Auslegung ist, wahrlich, Allah hat Adam in der Gestalt erschaffen, die er Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Ja? Und der schönste Teil des Menschen ist in seinem Gesicht. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith verboten, dass man nicht, den Menschen ins Gesicht schlagen darf. Ja? Das ist überhaupt nicht erlaubt. Weder ein Mann seine Frau, noch ein Elternteil seine Kinder, noch zwei Leute, die miteinander so ausmachen, dass wir sie kämpfen zusammen, irgendein Wettbewerb. Niemand darf niemanden in sein Gesicht schlagen. Ja? Und warum? Weil der Beweis ist genau der Hadith. Wie sagst du? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wahrlich, Allah hat Adam nach seinem Bilde erschaffen. Ja? Und deswegen hat er gesagt, deswegen darf man niemals Dua machen gegen das Gesicht einer Person und sagen, möge Allah dich dein Gesicht verunstalten. Das darfst du nicht tun. Und zweitens darfst du niemals ins Gesicht schlagen. Die zweite Auslegung ist, dass das S von seinem Bilde ein großes S ist. Und trotzdem heißt es nicht, dass das gleiche ist. Wie kann das sein? Ganz einfach, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, inna awwala zamratin tadkhulu al-janna ala surati al-qamar laylat al-badr thumma alladhina yalunahum ala adwa'i kawkabin fi as-sama'. Das heißt, dieser Hadith wiederum bei Bukhari und bei Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die erste Schar, die ins Paradies eingehen wird, sieht so aus wie der Mond an einem Vollmond, in einer Vollmondnacht. Ja? Das heißt, wortwörtlich, ihre Gestalt sieht so aus wie ein Mond. Ja? Die Frage ist jetzt, liebe Geschwister, sieht die Menschen, die ins Paradies sind, sie aus wie Monde? Alle hintereinander sind aus wie Monde? Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam doch gar nicht damit gemeint. Sondern hier ist ein Vergleich gezogen worden. Hier ist ein Vergleich gezogen worden. Und dann sagte er, und diejenigen, die danach eintreten werden ins Paradies, ihre Gestalt ist wie das hellste Gestirn im Himmel. Das heißt, es gibt hier einen Vergleich in manchen Eigenschaften. Und nicht dasselbe. Jetzt kommen wir zurück zum, was hat das Ganze mit dem Hadith zu tun? Ganz einfach. Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, was hat er denn abgeschrieben? Also was hat er sich selbst abgeschrieben? Er hat sich selbst abgeschrieben, dass er so aussieht oder so genauso ist wie jemand anderes aus. Wie irgendein Geschöpf. Er sagt, er leise kamithli shay. Niemand ist so wie er. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran nicht gesagt, niemand ist so ähnlich wie er. Warum? Weil ganz einfach, jeder von uns glaubt an das Erste und glaubt nicht an das Zweite, automatisch. Ich sage euch ein einfaches Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala existiert oder existiert nicht? Er existiert, danke schön. Ich wollte nicht, dass ihr einschlaft. Also Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Der Mensch existiert oder existiert nicht? Existiert. Hier ist eine Ähnlichkeit oder ist keine Ähnlichkeit? Natürlich eine Ähnlichkeit. Weil wir beide sind existent und beide sind real, beide existieren wirklich. طيب. Heißt es, dass die Existenz Allahs genauso ist wie die Existenz eines Menschen? Nein. Überhaupt nicht. Allah unterscheidet sich in allen Aspekten von uns. Weiteres Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala ist tot oder lebendig? Lebendig. Der Mensch ist tot oder lebendig? Lebendig. Die Ähnlichkeit ist da. Ist aber Allahs Lebendigkeit wie die Lebendigkeit eines Menschen? Nein, er unterscheidet sich allein schon dadurch, dass Allahs Lebendigkeit ewig ist und die Lebendigkeit des Menschen irgendwann mal aufhört. Ja? Andere Sachen. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Koran herabgesandt und das Koran unser Aqidah sind die Worte Allahs. Die unerschaffenen Worte Allahs. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit jedem Menschen, wann er will. Wenn er will. Ja? Am jüngsten Tag wird er mit jedem von uns sprechen. Und wir werden ihn hören. Ein Mensch kann auch sprechen. Das heißt, diese Ähnlichkeit ist da. Natürlich, weil es wäre ein Witz, wenn der Mensch sprechen könnte und Gott kann es nicht. Ja, ist auch logisch, ja. Natürlich, Gott kann es auch, ja. Aber Allahs Worte sind nicht wie unsere Worte. Allahs Worte sind unerschaffen, unsere Worte sind erschaffen. Und Allah lügt niemals, und wir lügen öfter, oder lügen manchmal, ja. Und deswegen, die Ähnlichkeit im ursprünglichen Sinne ist auf jeden Fall da. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, die gleichen Worte zu verwenden. Aber die Gleichheit ist abgeschrieben. Die Gleichheit, daran glauben wir nicht, dass eben dasselbe ist. Ja? Es gibt eine andere Überlieferung. Und ein weiterer Gelehrte, es gibt eine dritte Auslegung zu diesem Hadith, die auch interessant ist, die vielleicht die wenigsten kennen. Und zwar heißt es: Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, ay surati Adam. أي أن الله خلق آدم أول أمره على هذه الصورة. Das heißt, auf Deutsch, ich versuche es auf beste Art direkt zu übersetzen, die Aussage, Allah hat Adam in seinem Bilde erschaffen. Und das S ist jetzt klein, das ist die dritte Auslegung, ist jetzt klein. Das heißt, Allah hat Adam in seinem Bilde erschaffen. Das heißt, Allah hat Adam in dem Bild erschaffen, wie er jetzt schon ist. Und Adam ist nicht irgendwie Phasen durchlaufen. Wir zum Beispiel, wenn wir geboren werden, durchlaufen Phasen. Wir sind am Anfang nichts anderes als ein bisschen so Flüssigkeit. Und nachher werden wir zu einem Anhängsel und dann Embryo und dann Baby und dann kommen wir auf die Welt. Adam hat diese Schritte nicht durchfahren, ist nicht durchfahren, sondern Allah hat Adam in seinem Bilde direkt erschaffen, so wie er war. Ja? Das ist die dritte Auslegung zu diesem Hadith. Und wie gesagt, in allen drei Auslegungen haben wir kein Problem, denn wir haben Grundsätze, von denen wir nicht abweichen werden. Ja? Wie dem auch sei, Imam Ahmad rahimahullah hat die zwei anderen verleugnet, hat gesagt, das ist also Quatsch, weil er hat gesagt, gemeint ist damit, dass es um das Bild Allahs geht. Und er hat gesagt, und die anderen Auslegungen sind die Auslegungen der Jahmiyyah. Und Jahmiyyah ist eine der Sekten, die eben Allahs Eigenschaften alle leugnen. Und er hat gesagt, das ist deren Auslegung gewesen. Was auf die Auslegung von Imam Ahmad rahimahullah hinweist, dass sie richtiger ist, ist eine Überlieferung, die allerdings, Sheikh al-Albani rahimahullah auch als da'if eingestuft hat, sogar als Munkar. Und zwar heißt es: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. Das heißt, Allah hat wahrlich Adam in der Gestalt des Al-Abamas erschaffen. Ja, das ist eine Auslegung, aber wenn dieser Hadith authentisch wäre, dann wäre die Sache klar, dann hätten wir keine zwei Ansichten in diesem